Schillers Briefwechsel mit Körner Teil 1 Schiller an Huber Mannheim, 28. Februar 1785. Ich wünsche und hoffe, mein Bester, dass Sie meinen Brief vom 10. dieses Monats werden empfangen haben, ehe ich aber eine Antwort von Ihnen und Ihrer lieben Gesellschaft erwarten kann, fordert mich ein Hauptartikel noch zu einem Nachtrage auf. Ob ich gegen Sie offen sein darf, wird vermutlich keine Frage mehr sein. Ich bin es, und das ist vielleicht das erste und entscheidendste Unterpfand meiner ausgezeichneten Freundschaft. Wenn ich neben der leidenschaftlichen Begierde, Sie und Ihre Lieben von Angesicht zu Angesicht zu sehen und in Ihrem Zirkel zu existieren, noch eine Ursache meiner Leipziger Reise in Anschlag bringen darf, so ist es diese, teils mich dem Herzog von Weimar auf einen gewissen Fuß zu arrangieren, teils durch das bestmöglichste Emploi meiner Arbeiten, meine Umstände in Ordnung zu bringen. Dieses Letztere trifft vorzüglich meine Thalia, welche ich wegen dem mir äußerst lästigen Brief- und Krämerkommerz ganz an einen Buchhändler zu überlassen entschlossen bin, wenn ich auch einige hundert Taler jährlich dabei verlieren sollte. Zum Kaufmann schicke ich mich überhaupt so wenig als zum Kapuziner. Außerdem bin ich willens, vorzüglich durch meines guten Herzogs Mitwirkung förmlich Doktor zu werden, weil ich doch einmal ausstudiert habe und nur noch dieser letzten Ölung bedarf. Sehen Sie, bester Freund, welche wichtige Veranlassungen mein Finanzsystem hergibt, dass ich nach Leipzig reise. Die Wünsche meines Herzens, welche früher entschieden als jene alle, nicht mitgerechnet, aber ich kann Mannheim nicht verlassen, ohne wenigstens 100 Dukaten verschleudern zu müssen, und außer dem ersten Hefte meiner Thalia, welches mir schwerlich mehr als 100 Taler auf den ersten Belauf abwerfen kann, habe ich bis dahin keine Subsidien zu hoffen. So schnell ich auch meine Sache in Weimar persönlich durchsetzen könnte, so muss ich doch dahin reisen und jene Auslagen zuvor gemacht haben. Meine Bekanntschaften und Freunde zu Mannheim kann und will ich auf diese Probe nicht setzen, oder ich liefe Gefahr, zum zweiten Mal Timon zu werden und mit der menschlichen Natur zu verfallen. Überdem sind die besten von Ihnen meiner Philanthropie mehr bedürftig als ich der ihrigen. Meiner Familie kann ich keinen Vorschuss zumuten, denn mein Vater ist Offizier und sein Degen ist seine Besoldung. Auch habe ich drei Schwestern, denen die Existenz ihres Bruders schon mehr entzog, als sie wird hereinbringen können. Ich glaube, mein Teurer, ich habe Sie jetzt mit meiner ganzen Situation bekannt gemacht. Jetzt meine Bitte. Ist es nicht möglich, dass Sie mir auf Ihren oder meinen Namen von Buchhändlern oder von andern Juden ungefähr 300 Taler Vorschuss verschaffen können. Mein Plan ist dieser. Alle 2 Monate bezahlte ich von meiner Thalia 50 Taler zurück mit landesüblichen Zinsen, bis die Schuld getilgt wäre. Die Bezahlung aber durfte nur mit dem 3. Hefte anfangen. Meiner ganzen Berechnung zufolge beläuft sich meine jährliche Einnahme von der Thalia auf ungefähr 800 bis 900 Reichstaler nach Abzug der Unkosten. Wollte mir ein Buchhändler zu Leipzig den ganzen Verlag der Thalia abnehmen, so würde ich schnell aus dem Embarras sein. Aber dieses kann doch eigentlich nur durch meine persönliche Gegenwart bewirkt werden, und diese Gegenwart ist ein Unding, wenn ich nicht jene Summe erhalten kann. Sie haben ohne Zweifel Verbindungen, denen Sie eine solche Dienstleistung zumuten können, welche ganz unwidersprechlich viel für mich entscheidet. Meine ganze Reise nach Leipzig hängt davon ab und von dieser zuverlässig mein künftiges Schicksal. Doch was habe ich nötig, Ihnen, mein liebster Freund, weitläufige Deklamationen vorzulegen? Sehen Sie dies freimütige Geständnis für das entscheidende Zeichen an, dass diese Sache unendlich wichtig für Ihren Freund ist. Ich habe die Übereilung begangen, meine Abreise nach Leipzig laut zu machen. Mein Enthusiasmus für dieselbe erlaubte mir nicht, mich in mich selbst zu verschließen, und ich konnte auf einen Freund bauen, dessen Vermögen zu meinen Diensten stand. Jetzt aber ist dieser selbst in die höchsten Fatalitäten verwickelt, und ich durch ihn. Sollte meine schönste Hoffnung durch einen Umstand von dieser Seite zugrunde gehen, so wäre es um die Freude meines Lebens getan. Schreiben Sie mir mit dem schleunigsten, liebster Freund, was Sie ausrichten können und wie bald. Denn mir ist über der Sehnsucht, es zu verlassen, in Mannheim nicht anders zumute als den Ägyptern, da der Würgengel herumging, da für mich beinahe alles durch Erfüllung dieses Wunsches entschieden wird, so werden Sie keine andere Triebfeder mehr nötig haben, für mich tätig zu sein. Kornon und unseren lieben Mädchen meine wärmste Empfehlung. Ewig der Ihrige, Schiller.